is on what is for good. Ihre Gerechtigkeit basiert auf dem, was sie gut nennen. La justice des gens religieux toujours basée sur ce que ils appellent bien. Are you getting it? It's better they're not their best or what they call good. Sie basiert nur auf dem, was sie für gut erachten. Et c'est basé sur ce qu'ils appellent bien. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when children are born into this world, the natural world, you know, the parents try to teach them with the good of this world. They have been brought up, you know, don't steal, don't lie. Don't do this, don't do that. It's all about you don't do, you don't do, you don't do. Wenn Menschen hier in diese natürliche Welt hineingeboren werden, dann versuchen die Eltern dieser Person, sie mit dem Guten dieser Welt sozusagen großzuziehen, dass sie beigebracht bekommt, was sie tun soll und was sie nicht tun soll, was gut ist und was nicht gut ist. Es geht nur darum, was die Person tut. Tu das nicht, tu dies nicht, du darfst nicht stehlen, du darfst nicht lügen. Es geht nur um die Person selbst. Et quand l'homme est né dans ce monde naturel, là les parents donc éduquent l'homme toujours selon le bien de ce monde, et puis surtout qu'ils soient toujours concentrés sur leurs propres œuvres. Et les parents disent toujours ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc il s'agit toujours de l'homme. Praise the Lord. Amen. Respect your elders. Dass du Älteste respektieren. You can see what they train them with. Das Gute dieser Welt ist das, womit sie trainiert werden. Donc ils sont toujours éduqués avec le bien de ce monde. Amen. Praise the Lord. Amen. Be therefore, you know, if you have opportunity, just do good to people. The Bible says, if you give your body to be burnt, it profits you nothing. Und dass du gut sein sollst zu den Leuten, wenn du die Gelegenheit hast, Gutes zu tun, dann tu es. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass selbst wenn du deinen Körper hergibst, um verbrannt zu werden, dass es dir nichts nützt. Et oui, les gens religieux disent toujours, si tu as la possibilité, tu dois toujours faire du bien aux gens. Mais la Bible nous dit aussi que même si tu donnes ton corps comme sacrifice, ça te sert à rien. That is 1 Corinthians 13. We will not go there. Amen. Excuse me, 1 Corinthians 13. On peut le lire même dans 1 Corinthians, Corinthians 13. It is Christ Jesus that lives godly for us. Es ist Christus Jesus, der göttlich für uns lebt. Et c'est le Christ qui vit divine pour nous. Amen. Amen. He came and lived godly for us. Er kam und hat dieses göttliche Leben für uns gelebt. Il est venu pour il a mené aussi une vie divine pour nous. Please God for us. Er hat dadurch dem Herrn wohlgefallen. Für uns. Et à travers de ça, il a plaire à Dieu, il a plu à Dieu pour nous. Remember Isaiah 53 said the Bible said God was satisfied with the payment. Erinnert euch an Isaiah 53, wo steht das. Da steht, dass es dem Herrn wohlgefallen hat, ihn zu zertrümmern, glaube ich, für uns. Et même la Bible nous dit que ça plut à Dieu que Jésus-Christ soit sacrifié pour nous. Amen. He paid the whole price. Er hat den ganzen Preis bezahlt. Il a payé le prix. We cannot live godly without Christ Jesus. Und wir können nicht göttlich leben ohne Christus Jesus. On ne peut pas vivre divin sans Jésus-Christ. Because no man can please the Lord. Weil kein Mensch dem Herrn wohlgefallen kann. Parce que personne peut plaire à Dieu. Jesus came to please him for us. Und Jesus ist gekommen, um ihn wohlzugefallen an unserer Stelle. Et Jésus-Christ est venu pour plaire à Dieu à nos places. No one can satisfy God. Keiner kann Gott zufriedenstellen. Personne peut satisfaire Dieu. But Jesus came and satisfied him. Aber Jesus us. Ist gekommen und hat Gott zufriedengestellt für uns. Mais Jésus-Christ est venu puis l'a satisfait. Jésus-Christ il a satisfait Dieu pour nous. Amen. We cannot live godly without Christ because no one can live godly without him. Wir können nicht göttlich ohne Jesus Christus leben, weil kein Mensch göttlich leben kann ohne ihn. On ne peut pas vivre divin sans Jésus-Christ parce que personne peut vivre divin sans Jésus-Christ. In Colossians 3:4, it says Christ is our life. In Kolosser 3, Vers 4 sehen wir, dass Christus unser Leben ist. Dans Colossiens 3, verset 4, on a écrit que le Christ est notre vie. His life, which is our life, is created holy and righteous. That's Ephesians 4, 24. Das Leben, also er ist unser Leben und unser Leben ist heilig und gerecht. Et dans Ephésiens, on a même écrit que notre vie, qui est Jésus-Christ, est saint et juste. He said our life is, you know, he said our life is created. Unser Leben wurde erschaffen. And not is going to be, but is created. It's already. Ah, unser Leben wurde erschaffen und wird nicht noch erschaffen, sondern unser Leben wurde erschaffen. Go there, please. Ephésiens 4. Notre vie a été créée. Et qu'on a écrit dans Ephésiens 4. Lisez Ephésiens 4. 4. 24. Vers 24. Praise the Lord. Tania, can you help us to read verse 24 of Ephésiens 4? Ephésiens 24. Und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ephésiens 4, verset 24. Amen. Praise the Lord. Alleluia. No, look at something here. It said true holiness and not fake holiness. Wir sehen hier, dass hier steht durch Gerechtigkeit und Heiligkeit, die wahrhaftige Heiligkeit und keine gefälschte Heiligkeit. Et verset 24 nous dit qu'on doit porter l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable et pas sainteté falsifiée. Amen. It means there is fake, there is true righteousness and that of fake. And there is true holiness and fake holiness. Und wenn hier von wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit gesprochen wird, dann bedeutet das, dass es auch eine gefälschte Gerechtigkeit gibt und eine gefälschte Heiligkeit. Donc ça montre s'il y a une justice et une sainteté véritable, ça montre aussi qu'il y a une justice et sainteté falsifiée. Amen. What man and religion call holy is fake. Das, was der Mensch und das, was Religion heilig nennt, ist falsch. Ce que l'homme et la religion appellent saint, c'est falsifié. You can see they call people holy father. Und wir sehen, dass die Menschen without Christ, they don't know Christ. There's nothing Christ. They call them holy father. Und wir sehen, dass die Menschen andere als heiliger Vater bezeichnen. Ohne Christus, da ist gar kein Funke von Christus drin. Et on peut voir comment les gens appellent, les personnes Père Saint en dehors du Christ. Amen. Our New Year daily resolution should be 1 John 3, from verse 22 to the end. Oh, yeah. That we believe Christ and we love one another. Unser Vorsatz für das neue Jahr sollte 1. Johannes 3 sein, dass wir Christus, an Jesus Christus glauben und dass wir einander lieben nach seiner Liebe. Et notre but pour l'année prochaine doit être 1 Jean 3 verset 22 jusqu'à la fin qu'on croit Jésus-Christ et que nous sommes un avec l'un et l'autre. The true God children should not have any other resolution except this very one. Die wahrhaftigen Kinder Gottes sollten keine anderen Jahresvorsätze haben außer dieses eine. Et les vrais enfants de Dieu ne doivent pas voir un autre but sauf le but écrit dans verset 22 jusqu'à la fin. To believe Christ's message, act on it, and love one another. Der Botschaft von Jesus Christus zu glauben, daran zu handeln und einander zu lieben. Donc de croire et d'agir selon le message du Christ et puis d'aimer tes frères et sœurs en Christ. Love one another with God kind of love. Liebt einander mit der Liebe von Christus. Aimez l'un et l'autre avec l'amour de Jésus-Christ. And not with fake love. Und nicht mit der falschen Liebe. Et pas avec un amour falsifié. Fake love means what man and religion call love. Go to 1 John 3, please. Falsche Liebe bedeutet das, was die Welt Liebe nennt. Und wir lesen 1. Johannes 3. L'amour falsifié est ce que le monde appelle l'amour. Praise the Lord. 1 John 3, verse 11 and 12. 1. Johannes 3, Vers 11 und 12. 1 Jean 3, Verset 11 et 12. But this is the message that you heard from the beginning. And that we should love one another. Praise the Lord. Hallelujah. Not as Cain, who was of the wicked one. Amen. Amen. We should not love like Cain. It means he's talking about the love of this world. What this world called love. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und das zeigt uns, dass wir nicht lieben sollen aus der Liebe dieser Welt. Denn die Liebe, die Kain gegenüber seinem Bruder hatte, war die Liebe dieser Welt. Et verset 12 nous montre, ou nous dit clairement qu'on ne doit pas aimer comme Cain, donc on ne doit pas aimer nos frères et sœurs avec l'amour de ce monde. He said, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brothers righteous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Exodus 20. If you read it from verse 1, you can see the Old Testament there. Wenn wir 2. Mose 20 ab Vers 1 lesen, dann sehen wir das alte Gebot dort. Et si on lit Exode 20, verset 1 jusqu'à la fin, on peut voir l'Alliance, l'Ancien Testament. Amen. Let us quickly go there. A little bit. Exode 20. We lesen 2. Mose 20. Dans Exode. It's about the Old Testament, the Old Commandments. Da ging es um die alten Gebote. Dans Exode 20, verset 1 jusqu'à la fin, il s'agit des commandements passés, donc des anciens commandements. Praise the Lord. Alleluia. Let's read, I'll quickly read from verse 1 to some places here. Amen. À partir de verset 1. And God spake all these words, saying, verse 2, I am the Lord your God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Praise the Lord. Hallelujah. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Praise the Lord. Hallelujah. There are very many, if you look at this commandment. Amen? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Then, you know, Jesus came and gave us his own commandment. Mm-hmm. Und wir sehen hier in 2. Mose 20, dass es, die ganzen Gebote hier aufgezählt werden. Und wir wissen, dass Jesus dann kam und ein neues Gebot hergebracht hat. Dans à partir du verset 1 d'Exode 20, on peut voir comment Dieu parle des 10 commandements. Et maintenant, on peut voir aussi comment Jésus-Christ parle de son propre commandement. Amen. And the new that Jesus gave us is 1 John 3, verse 22 to the end. You can see it there. Amen. The new commandment. And very short. Und dieses neue Gebot, womit Jesus gekommen ist, ist das, was wir in 1. Johannes 3 ab Vers 22 lesen. Und es ist sehr viel kürzer als das, was wir in 2. Mose 20 sehen. Et les nouveaux commandements de Jésus-Christ sont mentionnés dans 1 Jean 3, verset 22 jusqu'à la fin. Et on peut voir que ces commandements sont même courts par rapport à celles d'Exode. Praise the Lord. Hallelujah. As short as it is, that of Christ. Mm-hmm. But all the Old Testament, they are inside. Und so kurz wie dieses Gebot von Jesus zusammengefasst ist, in diesem kurzen Gebot befindet sich alles, was sich in dem alten Bund, in den alten 10 Geboten aufgelistet sind. They are inside, the new. Ja, sie befinden sich in diesem neuen Gebot von Jesus Christus. Malgré que les commandements du Christ sont vraiment courts, on peut voir que tous les 10 commandements de Dieu sont trouvés dans les commandements du Christ. Amen. And as many as the Old Testament is, the Old, we just read it, that is Exodus, the Old Commandment. You can see there are many. As many as they are, the new is not inside. Und diese ganzen Gebote, die wir im Exod, in 2. Mose 20 sehen, diese ganze Auflistung von den Geboten, keins von denen beinhaltet dieses Gebot von Christus. Mm-hmm. Mais on peut aussi voir que dans les 10 commandements, bien que ça soit vraiment long, les commandements du Christ ne sont pas mentionnés ou bien trouvés dans les 10 commandements. Amen. And that's why if you obey all the oaths, you cannot. That does not mean you obey the new. Mm-hmm. But if you obey the new, as short as it is, you obey all the old. Deswegen, wenn du dich an diese Gesetze von Mose hältst und versuchst, all diese Gesetze zu halten, bedeutet es nicht, dass du gleichzeitig auch das Gebot von Christus gehalten hast. Aber wenn du dich an das Gebot von Christus hältst, dann hast du gleichzeitig auch alle Gebote von Mose erfüllt, weil sich diese in dem Gebot von Christus enthalten sind. Donc ça montre que si tu tiens les 10 commandements, ça signifie pas que tu tiens les commandements du Christ, mais si tu tiens les commandements du Christ, là tu tiens aussi les 10 commandements. Christ's commandment. It is just belief. Believe my message and love one another. That's all. Das Gebot von Christus. With my own kind of love. Das Gebot von Christus ist Glaube. Glaube an mich, glaube an Jesus Christus und liebt einander in der Liebe von Christus. Donc, les commandements du Christ sont croyez mes messages et aimez l'un et l'autre. We can see how we value our relationship with one another. Und das lässt uns auch erkennen, wie sehr die Beziehung, die wir zueinander haben, schätzt. Et ça nous montre comment il apprécie la relation que nous avons avec les uns et les autres. Praise the Lord. Amen. Commandment also means law. Gebot bedeutet gleichzeitig auch Gesetz. Commandement, ça signifie aussi une loi. No country is founded by grace, but by law. Kein Land wurde jemals durch Gnade erschaffen oder ins Leben gerufen, sondern durch Gesetz. Et aucun pays est fondé par la grâce, mais toujours par la loi. And the kingdom of heaven is not different. Und im Königreich Gottes ist es nicht anders. Et même le royaume de Dieu est pas différent. Amen. It is controlled by the laws of Christ, Christ's law. Mm. That is, believe the message and be one with one another. Mm. That's the laws of Christ, Christ's law. Das Königreich Gottes regiert anhand des Gebotes von Christus, was bedeutet, an Christus zu glauben und einander zu lieben. Donc, le royaume des cieux est vraiment basé sur la loi du Christ qui est croyez le message, les messages et aimez les uns les autres. It is a command from him to obey his law. Es ist ein Gebot von ihm, seinem Gesetz zu folgen. C'est un commandement du Christ d'obéir ses lois. Again, 1 John 3, from verse 22. Amen. Nochmal, 1. Johannes 3, Vers 22. 1 Jean 3, à partir de verset 22. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you read it, it sounds so simple. Mm. But without Christ, you cannot live it. Mm. You cannot live that life. Und wenn man das liest, dann kommt es einem so einfach vor. Aber ohne Jesus Christus ist es unmöglich, dieses Leben zu leben. Et si tu lis ces versets dans 1 Jean 3, tu vas dire, bon, c'est très facile à tenir ces commandements, mais tu vas reconnaître vraiment vite que sans le Christ, ce n'est pas possible. Amen. Is it not to just believe his name? Believe on Jesus. Then just love one another. Why is it so difficult then? Man könnte meinen, ach, an Jesus Christus zu glauben und einander zu lieben, ach, das ist doch gar nicht so schwer, das kann doch jeder. Et si tu lis ce passage, tu vas dire, bon, c'est vraiment facile, qu'est-ce qui est difficile d'aimer tes frères et sœurs, mais tu verras. Praise the Lord. Amen. It is not just difficult. Mm. It's impossible. Es ist nicht nur schwer, es ist sogar unmöglich ohne Jesus Christus. Et c'est pas seulement difficile, mais c'est impossible sans Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It is law because you must obey it. Es ist ein Gesetz, weil du dem folgen sollst und weil du dem gehorchen sollst. Et c'est un commandement, c'est une loi parce que tu dois l'obéir. Because without it, you cannot enter. You cannot be inside his kingdom. Denn ohne dieses Gesetz kannst du überhaupt gar nicht in sein Königreich eindringen. Parce que sans ses lois, tu peux pas entrer au royaume des cieux. You can be outside. You can know just seeing it. Just look. You are just doing like this. Mm-hmm. Are you getting it? But to be inside, this is commandment is so important. Mm-hmm. Du kannst vielleicht draußen stehen, außerhalb des Königreichs und versuchen irgendwie ein paar Blicke zu erhaschen. Aber um sich wirklich innerhalb des Königreichs zu befinden, brauchst du dieses Gebot und brauchst du dieses Gesetz. Par exemple, si tu tu n'obéis pas à la loi du Christ selon 1 Jean 3 verset 22, tu peux seulement voir le royaume des cieux de loin. Mais si tu obéis à la loi du Christ, tu obéis à ses messages, que tu aimes tes frères et sœurs, c'est là où tu es au royaume des cieux. Praise the Lord. Mm. It is law because you must. It must be obeyed. Mm-hmm. Und es ist ein Gesetz, it must be obeyed. Weil es befolgt werden muss. Es ist eine Voraussetzung, um in dieses Königreich einzugehen. Das heißt, du musst dieses Gebot halten. Mm. Et c'est une loi parce que c'est la seule le seul chemin comment tu peux être qualifié pour le royaume des cieux, c'est quand tu obéis sa parole et puis tu aimes tes frères et sœurs. Amen. Because without the law, without this Christ law, verse 24 of it. And he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. Are you getting it? Mm-hmm. Wir lesen nochmal 1. Johannes 3, Vers 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich daran hält. 1. Jean 3, Verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc ça montre que ses commandements sont une condition pour le royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. Amen. And through this commandment, the commandment of Christ, which is law, he said, hereby we know that he abides in us by the Spirit which he has given us. Mm. That through his commandment, you know you are one with him. Mm. You see that? Mm-hmm. That's how you know why you're one with God's children. Mm. Well, how is your relationship with the true God's children? It matters to him so much. Und durch dieses Gebot, durch dieses Gesetz erkennen wir, dass er in uns bleibt. Und das heißt, wir erkennen auch, ob Menschen wahrhaftig zu ihm gehören oder nicht. Mm-hmm. Je lis encore verset 24. C'est lui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc ça montre que nos relations avec les uns et les autres, ça compte vraiment pour Jésus-Christ. C'est très très important même de savoir et de connaître si tu es un avec Dieu ou pas à travers cette relation avec les enfants de Dieu. Praise the Lord. Alleluia. There's nothing like a one with Jesus. That I'm not one with God's children. Du kannst nicht sagen, ich bin eins mit Christus, aber du bist nicht eins mit Kindern Gottes. Das ist unmöglich und du machst dir selber nur was vor. Et ce n'est pas possible de dire, bon, je suis un avec Jésus-Christ, mais je ne suis pas un avec les enfants de Dieu. Là, tu te trompes, oui. Praise the Lord. Christ's law is not to steal, kill and destroy you, but to save you. Und in dem Gesetz von Christus geht es nicht darum, dich zu zerstören, von dir zu stehlen oder dich zu töten, sondern es geht darum, dich zu retten. Mm. Mais et tu dois savoir que la loi du Christ n'est pas là pour te détruire ou bien pour voler de toi, mais c'est actuellement pour te sauver. Wir lesen Römer 8. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Praise the Lord. Alleluia. Amen. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. The other laws, they are the laws of sin and death. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, jedes andere Gesetz außerhalb von Christus ist das Gesetz des Todes. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de la vie m'a franchi en Jésus-Christ la loi du péché et de la mort. Donc ça montre toute autre loi en dehors du Christ et la mort. Praise the Lord. Alleluia. In Christ's law is also his grace. Im Gesetz von Christus beinhaltet auch seine Gnade. Et dans la loi du Christ, il y a aussi la grâce. Because without him, you cannot obey his law. Denn ohne ihn kannst du überhaupt gar nicht sein Gesetz befolgen. Parce que sans lui, tu peux même pas obéir à sa loi ou bien à ses lois. He obeys law through you. Denn er befolgt sein Gesetz durch dich hindurch. C'est lui qui obéit sa loi à travers de toi. He is the door if you allow him. Und er ist der Macher, wenn du zulässt, dass er es für the dich door, macht. Amen. Amen. Ja, danke. Et c'est lui la personne qui travaille à travers de toi si tu lui permets. Praise the Lord. Amen. Christ's law is to love one another and not to separate from one another. Im Gesetz von Christus geht es darum, sich einander zu lieben und nicht sich gegenseitig zu zerstören. Et dans la loi du Christ, il s'agit d'aimer les uns les autres et pas de détruire les uns les autres. Amen. Don't be like that man that could not even obey just the first commandment. Sei nicht wie dieser Reiche. Mark 10, remember that. Sei nicht wie dieser reiche Jüngling, der nicht mehr dazu fähig war, das erste Gebot halten zu können. Ne sois pas comme l'homme riche qui n'a même pas été capable d'obéir la première loi. Amen. You cannot obey just one law he gave you, be one with one another. Du bist nicht mehr in der just Lage, one. Das eine Gebot zu halten, liebt einander und seid eins miteinander. Nicht mal das kannst du halten. Tu n'es même pas capable d'obéir à la loi qui dit soyez un avec tes frères et sœurs. It means you are not different from that man that went away sad. A lot have gone away sad from here. Das bedeutet, du bist nicht anders wie dieser reiche Jüngling, der traurig davongegangen ist. Und viele sind schon traurig von hier davongegangen. Et tu es comme l'homme riche, ou bien ne sois pas comme l'homme riche qui, après avoir écouté cette parole, a essayé de tourner de Jésus-Christ, puis il a été même triste. Puis il y a beaucoup de gens qui ont été tristes, puis qu'ils ont même quitté cette église. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This man's sweat was his God. In Mark 10. Und wir sehen bei dem reichen Jüngling, dass seine Errungenschaften, das Geld, was er hatte, dass das sein Gott war. Et ça montre même que oui, la richesse que cet homme avait, c'était son Dieu. Prove yourself. Prüfe dich selbst. Juge toi-même. Who is your God? Wer ist dein Gott? Qui est ton Dieu? Or what is your God? Oder was ist dein Gott? Bien, qu'est-ce qui est ton Dieu? A lot have seen it as is themselves. Have you seen it in people's lives that they are their God? Und ich habe sogar gesehen bei einigen, dass der wahrhaftige Gott bei ihnen sie selbst sind und nicht Christus Jesus. Et puis je vis dans la vie des gens que le Dieu d'eux-mêmes c'est leur soi. I don't know when this message of repentance is going to end, but it's still coming. Ich weiß nicht, wann diese Botschaften der Buße aufhören werden, aber sie treten ständig auf und der Herr bringt ständig diese Botschaft der Buße hervor. Et je ne sais même pas quand le message de la repentance va finir, parce que je vois que ça continue toujours. Praise the Lord. Amen. We close here, please. Amen. Amen. Please, on Saturday we have testimony period, and on Sunday also, as the Lord directs us. Amen. Amen. If